In einem Tokio, das von Neonlicht und Dunkelheit dominiert wird, finden sich 5 Männer zusammen, die nicht unterschiedlicher sein könnten. Ihr Plan? Einen Yakuza-Boss ausnehmen und das letzte große Geld machen, bevor Japan nach dem Zusammenbruch des Wirtschaftswunders endgültig den Bach runtergeht. Der Plan gelingt, doch statt ein neues Leben zu beginnen, werden sie von ihrer Vergangenheit eingeholt. So die Handlung von Gonin von Takashi Ishii aus dem Jahr 1995. Warum dieser Film mehr ist als ein durchschnittlicher Yakuza-Reißer und selbst für heutige Verhältnisse ein progressives Filmjuwel, darüber sprechen wir heute in Kino Chiwa, dem Podcast über japanische Filmkultur mit Memo und Max. Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge Kinochiwa, diese Woche mit einem super stylischen Neo-Noir-Film im Tokio der geplatzten Bubble Economy, der nur von einem Regisseur hätte gemacht werden können, und das ist Takashi Ishii. Ein Regisseur, der in den 90er Jahren seine Blüte erfahren hat und eine wirklich unverkennliche Handschrift hat. In Gonin treffen 5 Männer aufeinander, die, wie wir gerade gehört haben, nicht unterschiedlicher sein könnten. Wir haben zunächst Bandai, den ehemaligen Nightlife-König Tokios, der nach dem Platzen der Wirtschaftsblase in die Kreide geraten ist bei der Yakuza und nun von der erpresst und schikaniert wird. Dann haben wir den Salaryman Ogiwara, der Durchschnittsjapaner im Anzug, der kürzlich seinen Job verloren hat und sich nicht traut, dies seiner Frau zu beichten. Dann ist ja noch der Ex-Polizist Hiso, frisch aus dem Gefängnis entlassen und in Ungnade gefallen, der sich nun als Türsteher in Bordellen durchschlagen muss. Und da ist Mitsuya, ein junger, schwuler Betrüger, der im Nachtclub Bandais sein Unwesen treibt, indem er junge und alte Geschäftsmänner mit Geld ins Visier nimmt, sie verführt und nachher aufgrund ihrer Sexualität erpresst. Und zu guter Letzt Johnny, der Preisboxer, der nach seiner erfolglosen Karriere ein körperliches und seelisches Wrack ist und sich nichts sehnlicher wünscht, als mit seiner thailändischen Freundin, die Prostituierte bei ihm ist, Tokio für Thailand zu verlassen. Ja, ein Film, dem eigentlich nie der Respekt zuteil wurde, der ihm eigentlich zusteht. Und meine Theorie dazu ist, dass der Film irgendwo durch falsches Marketing auf einem Klapptisch eines DVD-Börsehändlers gelandet ist und dort unter Mist, der ihm eigentlich nicht gerecht wird, verrottet ist. Wie war das eigentlich bei dir? Hast du diesen Film wahrgenommen in den 90er Jahren oder auch nicht? Na, ich kann mich erinnern, und zwar wirklich sehr, sehr bildhaft, dass dieser Film inmitten von diversen VHS-Kassetten in unserer Dorfvideothek gestanden hat und ich hatte überhaupt keine Lust drauf. Also es schien so ein bisschen so ein Film zu sein, der im Fahrwasser von Reservoir Dogs Pulp Fiction entstanden ist. Ja, so ein typischer 0815 Yakuza-Reißer, den man schon zuhauf gesehen hat, fast schon so ein bisschen so Direct-to-Video-mäßig. Und allein diese illustren Figuren, die du eben so schön beschrieben hast, von denen war halt gar nicht zu spüren. Also ich glaube, das war nicht mal irgendwie auf der Rückseite der VHS-Kassette angedeutet, sondern einfach nur 5 Männer, ein Coup und das war's, ja. Also gerade von diesen progressiven Elementen war überhaupt keine Spur, ja. von der homosexuellen Beziehung zwischen Bandai und Mitsuya war nicht mal angedeutet. Und dass ich Jahre später dann den Film gesehen habe und einen Film gesehen habe, der sich wirklich zwischen ganz ungewöhnlicher Manga-Ästhetik und fast schon Avantgarde-Kino bewegt, damit hätte ich halt nie gerechnet. Und es war halt wirklich eine absolute Entdeckung. Ja. Das sehe ich genauso. Also meine Theorie dazu ist, dass dieser Film ja vom berühmt-berüchtigten deutschen Label Laser Paradise veröffentlicht wurde. Und um es jetzt milde auszudrücken, das Label ist nicht gerade die deutsche Antwort auf die Criterion Collection. Und ich glaube, durch falsches Marketing und auch im zeitlichen Kontext, ja, weil zu dieser Zeit kam einfach so viel B-Zeug aus aller Welt in die Videotheken, ist das, glaube ich, wirklich untergegangen. Ja, was sehr schade ist. Ja. Ich bin fest davon überzeugt, wenn dieser Film heute gemacht werden würde, ja, in diesem Stil, das wäre ein absoluter Kann-Hit. Also der, ja. Ich glaube, das wäre eine Lawine, die durch die Filmblogger-Szene gehen würde. Ja. Und vielleicht war er zu früh. Ich glaube, er wurde einfach zu früh und veröffentlicht und das Label wusste nicht so recht, was es mit diesem Film anfangen soll. Ja. Es ist auch ganz witzig, nämlich der Film entspringt auch einer gewissen Welle, die in Japan stattgefunden hat. Das ist nämlich die sogenannte New Yakuza-Welle der 90er Jahre, in dem dieses totgeglaubte Yakuza-Filmgenre der 70er Jahre neu erfunden wurde. Ja. Man muss dazu sagen, die goldene Ära des Yakuza-Films in diesen 70er Jahren war gezeichnet davon, dass der Gangster an sich als eine ehrenhafte Figur dargestellt wurde, die in dem Yakuza-Ehrenkodex, dem Ninkyo, ja, was übersetzt sowas wie Ritterlichkeit bedeutet, ja, agiert und irgendwie gegen Veränderungen durch westlichen Einfluss im japanischen konfuzianistischen System ankämpft. Ja. Und es ist da in den 90er Jahren die Filmbranche am Boden und die VHS und die DVD hält Einzug. Und folglich mussten diese Videotheken befüllt werden und so begann dann dieser Trend der neuen Yakuza-Filme, die wirklich für sehr niedrige Budgets gedreht wurden und auch kurz in den Kinos liefen. Und ja, und es gab ein Revival. Ja. Und irgendwo in der Mitte taucht dann Gonin auf, der aber ein total atypischer Film ist. Ja. Und zeitgleich auch einer der besten ist dieser Ära. Ja. Aber fallen dir andere Neo-Yakuza oder wie hast du sie genannt? New Yakuza nennen es die Japaner. New Yakuza-Filme ein, diese Genre wirklich so postapokalyptisch behandeln wie Gonin? Ja, also man muss das so sehen, in Japan gab es immer wieder solche Wellen an Genres, ja, also wo ein Film nach dem anderen rausgehaut wurde. Das ist ein bisschen so wie in Italien die Zombie-Filme und dann die Spaghetti-Western und so weiter. Nur der Unterschied in Japan war, dass junge Regisseure da eingespannt wurden, weil man musste einfach wie am Fließband produzieren. Und diese jungen Regisseure haben, solange sie sich an die Genre-Konventionen gehalten haben, eine gewisse künstlerische Freiheit gehabt. Also quasi solange du den Überfall zeigst, ja, kannst genau. du eben auch ein schwules Paar zeigen. Genau, eben, genau. Ja. Ja. Und der prominenteste Ergebnis dieser Ära ist im Westen ganz klar Takashi Miike. Also wenn du dir diese frühen Filme anschaust, Dead or Alive war, glaube ich, der erste, der hier so eingeschlagen ist. Der ist ja auch, also man glaubt da am Anfang, ja, da werden jetzt die Gangster kommen und das ist nur Gangster-Business und das driftet ja auch ab in irgendwelche Abgründe, menschliche, ja, und die einfach mehr fast schon zufällig in diesem Yakuza-Milieu sich abspielen. Was mir an diesen japanischen Genrefilmen generell gefällt, und zwar in allen Genres, das sie anfassen, ist so ein bisschen dieser Transformationsprozess, den sie vollziehen. Also sie nehmen im Grunde altbekannte Genres, die man aus dem amerikanischen Kino zum Beispiel sehr gut kennt, in diesem Fall halt der Gangsterfilm, der klassische oder das Heist-Movie, und scheinen es aber durch fast schon so einen eigenen Katalysator der eigenen Mentalität zu drehen und das Ganze bis ins Albtraumhafte zu potenzieren. Weißt du, was ich meine? Ich weiß ganz genau, was du meinst. Und gerade bei Gonin ist halt die Rückschlüsse, die du auf die japanische Gesellschaft oder auf den Zeitgeist zurückverfolgen kannst, sind halt hochinteressant. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen, in welchem Setting dieser Film überhaupt angesiedelt ist. Ja, also der Film ist vorwiegend im nächtlichen Tokio angesiedelt. Ja, das ist jetzt eine sehr vage Beschreibung. Ja, aber du weißt, wir beide haben uns sogar die ein oder andere Nacht an einigen Drehorten von Gonin um die Ohren gehaut. Ja, also ich sag nur dieses Betting Center, so wie kann man das erklären? Das ist eine automatische Baseball-Schussanlage, wo man dann seine Schläge üben kann. Ja, und das hat alles etwas Verruchtes, etwas Altertümliches ein bisschen. Und ich glaube, ich nicht, dass ich selber vor Ort war, aber ich glaube, das spiegelt ein bisschen diese Frustration oder dieses Erwachen aus dieser Bubble-Economy wider. Ja. Und aber es sind ja auch, ich meine, die Drehorte wirken ja wie Relikte von einem Land, das an den Reichtum geschwelgt hat. Ja. Diese ganzen ausladenden Bars und Nachtclubs, natürlich so ein Betting-Center auf dem Dach eines Hochhauses. Das strömt ja, das ist ja diese Mischung aus einem merkwürdig hedonistischem Luxus und eben auch der Verruchtheit. Und ich mag das ja wahnsinnig gern, muss ich sagen. Auch den Einsatz von Neonlicht an jeder Ecke und es regnet die ganze Zeit. Und dadurch sieht es natürlich noch viel, viel schicker aus. Aber es hat alles so eine kühle, fast schon verzweifelte Atmosphäre, in der du auf der Suche bist nach irgendeinem menschlichen Element. Ja. Oder nach Wärme, lass es Wärme sein. Und ich finde auch, dass das eben diese Inszenierung, dass das ständig in der Nacht spielt und nur im Neonlicht, ja, und immer diese komischen, verruchten Orte, das gibt einem auch das Gefühl, dass außerhalb dieser Welt gar nichts existiert. Ja, also ja. Man bewegt sich in dieser Welt, die letztendlich von Takashi Ishii erschaffen wird, ja, auch wenn sie real existiert, aber er tunt das nochmal auf, ja. Und Takashi Ishii ist jemand, der wirklich eine unverkennliche Handschrift hat. Ich habe es vorhin schon erwähnt, ja. Es ist das zentrale Stilelement ist bei ihm meistens das Neonlicht, ja, und auch der Regen, ja. Und jetzt habe ich zufällig gerade vorhin noch sogar auf der deutschen Wikipedia-Seite von Takashi Ishii gelesen, dass er mehr oder weniger aus der Not eine Tugend gemacht hat, denn es ist scheinbar viel günstiger in der Nacht zu drehen, ja, und weil du irgendwie das Licht besser einsetzen kannst, sparsamer, ja. Und es ist auch alles überstilisiert, ja. Und man muss dazu sagen, dass Ishii zwar von jungen Jahren weg den Traum gehegt hat, Filmregisseur zu werden, und er hat dann alles versucht, in dieses japanische Filmsystem hineinzukommen, das sehr konservativ ist. In den letzten Jahren hat es sich gebessert, aber zur Zeit Ishis war es so, dass du in ein Filmstudio eintrittst, wenn du Glück hast, wirst du ein Regieassistent bei jemandem, und dann musst du wirklich 10 Jahre da alles geben, ja, an der Seite von einem etablierten Regisseur, um überhaupt nur dran denken zu dürfen, dass du danach irgendwann einen Film machen darfst. Und Ishii ist dann irgendwie bei einem Independent-Studio untergekommen, und eines Tages steht er in einem Lager, glaube ich, von der Produktionsfirma, einem verstaubten Lager, und klappt zusammen mit einem Asthmaanfall. Und da musste er leider realisieren, am eigenen Leib, im wahrsten Sinne des Wortes, dass er einfach zu schwach war, ja, um einen Film zu machen. Ja. Und wieder macht er aus der Not eine Tugend und wird Mangaka, weil er im Gymnasium einen Ölmalereikurs belegt hat, ja. Der typische Lebenslauf. Der typische Lebenslauf, ja. Aber auch der typische Lebenslauf, weil er so atypisch ist, um dann ein Regisseur zu werden, der irgendwie raussticht, ja. Und schafft dann mit seinen hyperrealistischen Mangas, die zu der Zeit komplett rausgestochen sind, irgendwie zu Erfolg und landet dann beim Film wieder, ja. Und man muss auch sagen, der Gonin ist innerhalb der Filmografie von Ishii auch ein atypischer Film, weil er sich ausschließlich um Männer dreht. Und Ishis zentrales Thema ist immer die Frau, der Leid angetan wird. Das ist meistens sexuelle Gewalt, und die aus dieser Erfahrung dann Kraft schöpft, um sich zu rächen, ja. Aber man spürt den Mangaka wirklich in jedem Frame, finde ich. Ja. Die Bilder sind unglaublich dynamisch. Der Schnittrhythmus ist teilweise so schnell, das Aneinanderschneiden von schnellen Blicken, die sich Männer zuwerfen. Der Einsatz von Gewalt, der extrem breit gewalzt ist, ähnlich wie ein Manga, um halt Panels zu füllen. Und ich kann mir wirklich vorstellen, wenn du diesen Film jetzt so storyboarden würdest, könntest du ihn ohne Probleme als Manga verlegen auch. Glaube ich auch, ja. Und ja, natürlich auch, ich meine, allein der Einsatz von Sound, ja, also diese teilweise übertriebenen Soundeffekte, wenn jemand läuft, wenn Dosen umfallen, wenn Männer geschlagen werden, wenn Baseballschläger auf Fleisch und Knochen und Haut klatschen, das sind typische Soundwords, die man eben aus Manga und besonders Manga dieser Zeit kennt. Ja, ja, das stimmt, ja. Also gerade eine der ersten Szenen in diesem Nachtclub eben von Bandai, wo übrigens Ishii selber mitspielt. Er ist der dicke, grauhaarige Yakuza, ja, der Tänzerin in den Oberschenkel schießt. Ja. Da hast du also komplett übertriebene Soundeffekte, wo ich am Anfang gar nicht sicher war, ist das jetzt absichtlich oder ist das einfach nur, musste das schnell aus, weil irgendwas schief ging bei der Aufnahme neu aufgenommen werden. Aber es ist eigentlich egal, weil es passt einfach perfekt. Es ist so eine eigene Stimmung. Es ist nicht realistisch. Es ist etwas anderes, ja. Aber ich meine, trotz, wie soll ich sagen, trotz dieser ganzen stilistischen Eigenheiten und so erzählt der Film ja wirklich eine sehr ernsthafte Handlung, die wirklich aus dem Zeitgeist entsprungen ist. Wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, es ist die Bubble Economy, die wir in Texting Woman schon so schön beschrieben haben, ist eben zusammengebrochen. Und das Land und die darin lebenden Menschen wirken fast schon wie am Rande von einem Nervenzusammenbruch. Also es hat eine postapokalyptische Stimmung, die nicht wirklich greifbar ist, aber man merkt, okay, es gibt offenbar ein riesiges Defizit in diesen Menschen. Das merkt man vor allem am Konservatisten-Charakter, nämlich dem Salaryman Ogiwara, der in seinem Anzug durch die Nächte Tokios streift, ja, weil er sich, wie ich vorhin gesagt habe, nicht traut, zu Hause zu beichten, dass er gekündigt wurde. Ja. Und er ist der emotional und psychisch am labilsten ist, ja, was ihn aber gleichzeitig wie eine Manga-Figur erscheinen lässt, ja, weil er komplett komische Laute von sich gibt. Ja, er gestikuliert seltsam herum. Ja. Und ich glaube schon, dass der ein bisschen so repräsentativ für die gesamte Gesellschaft, die da nach diesem Platzen der Blase aus den Fugen geraten ist, stehen soll. Ja, absolut. Und ich glaube, gerade diese Menschen, es gibt ja auch dieses Phänomen von Salarymen, die ihre Jobs verloren haben und sich aber nicht trauen, es ihrer Familie zu erzählen, sondern im Grunde ich tue so, als ob ich jeden Morgen zur Arbeit gehe und meine Tage auf irgendwelchen Parkbänken oder in Cafés verbringe. Also wenn ihr mal nach Tokio oder so fahren solltet, ja, und ihr geht an einem Wochentag irgendwie mal um 11 oder 12 zum Mittag in eine Bibliothek oder so und ihr seht einen Tisch mit vielen Männern im Anzug, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie sich einfach nicht trauen, der Frau zu Hause alles zu gestehen. Ja. Es gibt ja auch diese schöne Szene, wo Bandai, der Nachtclubbesitzer, im Grunde im ersten Drittel des Films, wenn er versucht, eben 5 Männer zusammenzutrommeln, beziehungsweise eigentlich will er ja 3, aber 2 schleichen sich ja noch rein, um diesen Coup eben durchzuziehen, um den Yakuza-Boss um 100 Millionen Yen zu erleichtern, besucht er einen gefallenen Cop, einen Cop, der eingesessen hat wegen illegalen Glücksspiels, glaube ich. Ja, ich glaube auch, ja. Und versucht ihn zu überreden. Der Cop, du wolltest das, glaube ich, ganz schön beschreiben. Genau, ja. Diesen Monolog, den er gehalten hat. Und sie stehen dann auf einer Veranda oder so und blicken in die Nacht hinaus und reden eben, sprechen halt diesen Heist durch. Und während Bandai spricht, geht der Cop einfach weg. Ja, und Bandai kriegt es aber nicht mit, er spricht weiter und dadurch, dass er dann alleine dasteht und in die Nacht hinausspricht, wird das kurzzeitig zu so einem Art Monolog, in dem er eben sagt, was ist eigentlich hier passiert in dieser Stadt oder in diesem Land, die Wirtschaft geht den Bach runter und die Yakuza hält Einzug und reißt alles an sich. Ja. Und es ist fast schon so, als wäre dieser Trupp, diese 5 Männer, die Außenseiter sind, die alle auf ihre eigene Art und Weise gescheitert sind, ein Kommando, das eine bestehende Ordnung angreifen soll. Ja? Und das ist eben die Yakuza. Ich habe da noch ein bisschen recherchiert und habe gelesen, dass man muss sich das vorstellen, dass die Kriminalitätsrate von den 60ern bis Anfang 1990 war in Japan recht stabil. Es wurden jährlich etwa 1,5 Kriminaldelikte gemeldet. Okay. Und nach dem Zusammenbruch der Bubble ist diese Zahl explodiert. Sie ist dann in den nächsten 10 Jahren beständig über 2 Millionen gestiegen, was einer Steigerung von etwa 30% Kriminalität, das klingt erstmal nicht viel, aber es sind 30%. Und das ist eine enorme Zahl. Also normalerweise hat man solche Zahlen nach dem Bürgerkrieg, nachdem ein Bürgerkrieg in einem Land stattgefunden hat. Ich kann mir das nur so erklären, dass und ein sehr großer Anteil an diesen 30% haben nun mal Scam und Kredithai-Geschäfte der örtlichen Organisiertes Verbrechen ist, dass sehr viele Menschen einfach sehr viel Geld gebraucht haben. Mhm. Dass Kredite mussten bezahlt werden. Man hat natürlich versucht, halt den Lebensstandard zu halten, den man in den 80ern hatte, ja. Und sehr viele haben sich dann eben an zwielichtige Institutionen oder Firmen gewandt, ja, die aber tatsächlich organisierte Kriminalität betrieben haben. Ja, das ist schon Wahnsinn, macht auf jeden Fall Sinn, ja. Also es ist generell ein diese Filme brauchen oft diesen zeitlichen Kontext beim Anschauen, weil sie halt in erster Linie für Japaner bestimmt sind und die wissen, was da los war. Das merkt man natürlich auch, ja. Ja, aber was dann doch global funktioniert, sind dann diese Themen, wie eigentlich Liebe, oder? Und vor allem ja. Liebe zwischen Männern. Ich habe mir da ein bisschen schwer getan, mit nicht deswegen der Liebe zwischen den Männern, sondern das irgendwie zu deuten. Oder ich weiß nicht, ob man es überhaupt deuten kann. Hast du dir da irgendwas gedacht? Ja, ich muss vielleicht ein bisschen ausholen, damit man auch als jemand, der den Film halt nicht kennt, und ich glaube, das werden sehr viele sein, weil es wahrscheinlich auch vielen damals so ähnlich gegangen ist wie mir, ist, dass der Film eine sehr ungewöhnliche Struktur hat. Also normalerweise bei so einem Heist-Movie eben, wo eine Bank überfallen werden soll, gibt es einen klassischen Aufbau, Team wird zusammengetrommelt, dann wird der Plan geschmiedet, dann wird eventuell geprobt und das Finale des Films ist dann eben der Überfall beziehungsweise der Coup. In diesem Film steht der Coup aber in der Mitte des Films. Und in der zweiten Hälfte des Films geht es ja darum, wie jeder Einzelne der fünf zurückfindet ins Leben, beziehungsweise was er mit dem erbeuteten Geld macht. Und anstatt dieses Geld zu benutzen, um eine eigene Existenz aufzubauen, beziehungsweise ein Business aufzubauen oder irgendwie aus Schulden zu kommen oder ähnliches, eben um dieses Geld so bubblekonform zu verprassen, dazu kommt es nie. Ja. Weil interessanterweise so ein bindendes Element zwischen allen Fünfen auf einer Mentalitätsebene ist, dass sie dieses Geld benutzen, um zu lieben. Ja. Also Johnny, der Ex-Boxer, der Taugenichts, will das Geld benutzen, um mit seiner thailändisch prostituierten Freundin abzuhauen. Der Salaryman will wieder eben zu seiner Familie kommen mit Geld, ja, beweisen, hier, ich bin noch etwas wert. Der Ex-Cop möchte offenbar wieder Kontakt mit seiner Ex-Frau aufnehmen, er hat halt eine kleine Tochter. Und Bandai und Mitsuya wollen dieses Geld benutzen, um eben im Exil als schwules Paar ein neues Leben zu beginnen. Diese zweite Hälfte ist eben todtraurig, weil du wirklich Menschen eben dabei zusiehst, wie sie versuchen eben in dieser kalten, nächtlich verregneten Welt ein anderes Leben zu finden, menschliche Wärme. Das Problem ist, dass sie genau das Geld benutzen, das sie vielleicht kaputt gemacht hat. Ja, also ja. Der Zugang und dazu auch noch schmutziges Geld, ja, erbeutet von einem Yakuza und zwangsläufig scheitern müssen. Also das ist ja auch so ein bisschen die Moralfrage des Films. Ja, sie scheitern ja nicht daran, dass dann plötzlich zwei Killer auf sie angesetzt werden und einer von ihnen ist Takeshi Kitano und ein harter Hund, sondern sie scheitern einfach, weil sie überhaupt nicht mehr wissen, eben wie sie zu dieser Liebe und der Wärme gelingen können, ohne eben das Geld zu benutzen. Und auffallend an diesen Fünfen ist natürlich, selbst aus heutiger Perspektive, die Liebesgeschichte zwischen Bandai und Matsuya und die queere Beziehung zwischen eben Takeshi Kitano und seinem jungen Lover, die das Killerpärchen bestreiten, das eben die Fünf zur Strecke bringen soll. Und aus heutiger Perspektive, gerade jetzt, wo es so viele Themen oder sag ich mal Diskussionen gibt um Homosexualität im Film, wie das repräsentiert wird etc., wirkt es in diesem Film aber sehr natürlich. Es ist auch nie wirklich Thema für die umstehenden Menschen und ich habe mich ein bisschen versucht einzulesen in dieses Thema, generell Homosexualität und Japan, und bin auf einen ganz interessanten Artikel gestoßen, der eben besagt, dass es genau drei gesellschaftliche Gruppierungen gibt, in denen Homosexualität eben nicht als irgendwas Anrüchiges oder Problematisches gesehen wurde, was generell in der japanischen Kultur schwer ist, weil das christliche Schuld- und Sühne-Prinzip hier nicht greift. Aber diese drei Gruppierungen sind die Geistlichen, ja, also unter Priestern war es gang und gäbe, mit Shintoismus dürfen sie wohl nicht mit Frauen schlafen. Es war aber erlaubt, eben unter Männern dann Verkehr zu haben, weil es nicht als Sex galt, sondern als eine Art körperliche Befriedigung. In der Pop- und Entertainment-Kultur, besonders in Manga, ja, ich glaube, dass hier auch Ishis Manga-Vergangenheit so ein bisschen greift, wo im Shonen-Ai-Genre, du kennst es ja auch, ich habe sie nie gelesen persönlich. Ich auch aber, nicht, es lesen nur deutsche Mädchen. Angeblich. Es lesen wirklich nur deutsche Mädchen, aber es ist wohl dadurch bedingt, dass erstmal Männer und Frauen in dieser Art von Manga sehr ähnlich gezeichnet sind und sich teilweise nur durch die Frisuren unterscheiden und natürlich durch das Fehlen von Geschlechtsorganen, ja. Ach so, da sind keine Geschlechtsorgane in den Mangas. Nee, sie sind entweder weggebleicht oder... Okay, aber das ist ja aus gesetzlichen Gründen. Nicht? Oder, gesetzlich, oder ja, so aber es erleichtert natürlich den Zugang, ja, okay. weil Menschen da eher fast schon eher asexuell wirken als die Figuren eher asexuell wirken als wirklich, wirklich männlich. Du siehst ja auch in diesen Shonen-Eis, ich weiß nicht, ich habe mal ein paar durchgeblättert, die Männer sind halt sehr feminin, du hast halt nicht diese typischen Muskelmänner aus der New Yorker Gay-Scene der 80er. Ja. Und das dritte Feld, und ich glaube, dass hier der Bezug zum Film hergestellt werden kann, war halt beim Militär. Also angefangen eben bei Samurai, wo es halt üblich war, dass dann ein Meister einen Schüler unter seine Fittiche genommen hat, dieser Meister tatsächlich auch für die sexuelle Befriedigung des Schülers zuständig war. Und das wirklich auch ein ganz natürliches Element war. Also selbst in Tales of Genji, diesem großen Epos der japanischen Samurai-Erzählung, gibt es schon sozusagen homosexuelle Inhalte, die ganz normal behandelt werden, ohne diese Beziehung selbst in Frage zu stellen. Und das zieht sich eben, ich sage bewusst militär, weil es sich eben dann auch eben in die Neuzeit dann übertragen hat, wo die Idee ähnlich wie bei den alten Griechen war, dass du natürlich auf dem Schlachtfeld viel eher bereit bist, dich zu opfern und wirklich vollen Einsatz zu bringen, wenn Menschen auf dem Schlachtfeld mit dir stehen, die nicht nur Freunde und Kollegen sind, sondern auch Lover. Ja. Auch Liebhaber, ja. Und das macht, ich finde, es passt. Ich weiß nicht, ob dieser Bezug jetzt vielleicht ein bisschen zu weit hergeholt ist, aber ich muss ja natürlich die Frage stellen, in einem Genrefilm, und Genre ist ja auch immer sehr konservativ. Gerade was Sexualität betrifft, muss es ja irgendwelche kulturellen, sage ich mal, Bezüge geben, die das Ganze bedingen und eben auch tolerierbar machen für den normalen Videothekenzuschauer. Mir fällt da noch ein Beispiel ein, nämlich das klassische japanische Theater oder generell diese klassischen, sagen wir Theaterformen, also Kabuki und solche Sachen. Dort sind ja die Frauen auch nicht erlaubt gewesen. Ja? Mhm. Und da spielen dann auch immer junge Burschen die Damen und die Mädchen. Ja. Ja. Und mir fällt gerade ein, es gibt in dem Film nach diesem semi-geglückten Heist eine Szene, die in der Garage der Yakuza-Zentrale spielt. Ja, das ist eine recht große Garage, die mit rotem Teppichboden ausgelegt ist. Ja, ja, ich musste so lachen. Ja. Ich musste so lachen, weil man wirklich, Japan ist wahrscheinlich das einzige Land dieser Welt, wo Teppich wirklich noch so absolut geschmackvoller Trumpf ist. Ja, aber es hat was, es passt irgendwie zusammen. Ja. Ja, es ist auf jeden Fall durchdacht. Ja. Und da steht den ganzen Überfall über, steht da, glaube ich, ein schwarzer Mercedes, ja, oder irgendeine schwarze Limousine in der Garage. Und die fünf flüchten eben, und der Yakuza-Boss ist außer sich, schlägt da seine Untergebenen und schießt wild in der Luft herum, ja. Und auf einmal öffnet sich diese Hintertür von dieser Limousine und heraussteigt ein alter, weißbärtiger Mann in einem traditionellen japanischen Gewand. Und er steigt aus und stellt sich erstmal so hin, ja, in die Mitte, wie wenn er gerade im Theater auf die Bühne gekommen wäre. Und rund um ihn herum, ja, die anderen Typen senken alle den Kopf, ja. Ja, aber in Einzelanzügen, ja. Genau, und er steht erstmal da, ja, und du kannst ihn dir ansehen, 3-4 Sekunden, ja, und er hat schon die unglaubliche Präsenz, ja. Und ich glaube auch, weil wir das jetzt gerade besprochen haben mit dem antiken Japan und dieser Schwulheit, ich glaube schon, dass das Ganze vielleicht auch Einflüsse hat aus einem klassischen Stück, ja. Ja. Und das ist in dieser Szene irgendwie jetzt in Erinnerung gekommen, als ich an diese Szene gedacht habe, in Erinnerung gekommen. Also sie bleibt auf jeden Fall in Erinnerung. Also generell hat der Film wirklich interessante Szenen. Ja. Also auch zum Beispiel, wenn zum ersten Mal das Killerpärchen eingeführt wird, angeführt von Kitano und eben an seiner Seite den jungen Lover, sieht man Kitanos Hand, wie sie so ganz nervös auf dem Tisch so einen kleinen Rhythmus trommelt. Und dieser jüngere Lover zieht irgendein Spielzeug in der Hand auf, stellt es auf den Tisch und es ist so ein kleiner mechanischer Penis. Der dann, mit Füßen. Mit Füßen, ja. Der dann über den Tisch rattert, ja. Den er übrigens auch aus der Hand gleiten lässt, nachdem er dann am Ende erschossen wurde. Ja. Und er hat so gewisse kleine exzentrische Elemente, die man wirklich nicht vergisst. Oder zum Beispiel hier, wenn auch so eine merkwürdige Sache, wenn Johnnys Freundin, die thailändische Prostituierte, zu Tode missbraucht wird. Das sage ich jetzt so salopp. Man gewöhnt sich an die Gewalt in dem Film nach einer Weile. Ist immerhin 2 Stunden lang, zieht er ja ihre Kleidung an und will sich rächen. Und nicht nur die Kleidung, er zieht auch ihre Haare an. Ja, ihr Haar auch. Er muss sie offenbar skalpiert haben, ja. Und es hat auf den ersten Blick sowas unglaublich, wirklich so dieses Asia-Extreme-Klischee, ja. Einfach so ein typischer What-the-fuck-Moment in einem japanischen Film. Aber es hat eben zugleich schon auch sowas Trauriges, weil es wahrscheinlich die letzte Chance ist, diesem anderen Menschen, den man so geliebt hat, in irgendeiner Form näher zu sein. Oder nochmal seine Nähe zu spüren, indem man ihn sich quasi um den eigenen Körper streift. Und der Film ist wie gesagt, wirklich sehr, sehr viele schöne Szenen. Mhm. Was ist denn deine Lieblingsszene? Hast du eine, gibt es eine, wo du sagen würdest, okay, allein für diese Szene lohnt es sich, den Film anzusehen? Ja, ich finde ja am besten die Opening-Sequenz, ja, wo mit diesem Theme das wir da gehört haben am Anfang des Podcasts, und du siehst das nächtliche Tokio, vor allem Shinjuku, das Zentrum Tokios, mehr oder weniger aus der Luft, ja, und das strahlt schon so eine Imposanz aus, und du möchtest einfach fast wissen, was spielt sich da unten in diesen kleinen Gassen ab. Ja. Das ist ein ziemlich toller Einstieg, der aber auch erst nach einer Traumsequenz kommt. Ja. Das ist auch ganz unüblich. Ja. Ja, aber nicht unüblich in Mangas. Also gerade der Schnitt und die Art der Inszenierung dieser Traumsequenz am Anfang hat mich wahnsinnig an Mangas erinnert. Ja, genau. Und noch eine Szene, die auch von Musik geprägt ist. In dem Film, muss man dazu sagen, taucht immer wieder so eine Schlagerballade auf. Ja. Ich würde sagen, wir spielen sie dann gleich ein kurz. Und da gibt es eine Szene, wo der Ex-Polizist in einer verregneten Nacht in seinem Auto sitzt. Ja. Und er ist drogenabhängig. Er spritzt sich Shabu. Ja. Das ist Speed, flüssiges Speed. Und das war so ein Ding in Japan, vor allem in den 80er Jahren, dass man sich gespritzt hat, so wie Heroin. Und er holt schon die Nadel auf, er zieht die Spritze auf, und dann kommt aber dieses Radio, im Radio dieser Song, ja. Und man muss dazu sagen, hat seiner Frau diese Kassette geschenkt, ja, eine Single. Und er hört diesen Song und hat schon die Nadel am Arm und nimmt sie aber dann weg. Wegen dem Song, ja. Und das ist auch, ist wahnsinnig kitschig, aber es ist super kitschig, mich hat die Szene, das ist meine Lieblingsszene, mich hat sie emotional wirklich mitgenommen, einfach aus dem Grund, wenn man selbst Vater ist und man muss sagen, seine Frau und seine kleine Tochter wurden zuvor erschossen, ist das natürlich super traurig. Und dieses Lied ist halt auch super, weil es wirklich den ganzen Film spiegelt. Es gibt irgendwann die Songzeile, die besagt, dass man verlorene Zeit nicht durch Reue zurückholen kann. Ja, ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Vergangenheit ist die Vergangenheit. Nicht so viel bereuen, auch wenn es schwer ist. Ich würde sagen, wir lassen den Podcast jetzt ausklingen mit eben besagtem Song Akaihana, die rote Blume. Und ich hoffe, es hat euch wieder gefallen, und ich hoffe, wir hören uns wieder nächste Woche, wenn es heißt Kinochiwa, der Podcast zum japanischen Film. Ciao. Tschüss. ざわめき遊ぶ昔の自分が懐かしくなり酒を煽る騒いで飲んでいるうちにこんなに早く 時は過ぎるのか琥珀のグラスに浮かんで消える虹色の夢赤い花思いを込めて捧げた